Erster in dieser Zeit verließ Juda seine Brüder. Er ging zu einem Mann namens Hira in die Stadt Adullam. Zweiter dort sah Juda die Tochter eines Kanaaniters. Der Mann hieß Sua. Juda heiratete sie. Dritter, sie wurde schwanger und bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Ger. Vierter, danach wurde sie wieder schwanger und bekam einen Sohn. Sie nannte ihn Onan. Fünfter, sie bekam noch einen dritten Sohn. Sie nannte ihn Sela. Juda war in Kesib, als Sela geboren wurde. Sechster, Juda suchte eine Frau für seinen ersten Sohn Ger. Die Frau hieß Tamar. Siebter, aber Ger tat Dinge, die Gott nicht gefielen. Deshalb ließ Gott ihn sterben. Achter, da sagte Juda zu Onan, geh zu der Frau deines Bruders. Du sollst Kinder für deinen Bruder bekommen. Neunter, Onan wusste aber, die Kinder gehören dann nicht ihm. Deshalb verhinderte er die Schwangerschaft. Er wollte seinem Bruder keine Nachkommen geben. Zehnter, das, was Onan tat, gefiel Gott nicht. Deshalb ließ Gott auch ihn sterben. Elfter, Juda sagte zu Tamar, geh zurück zu deinem Vater. Warte dort, bis mein Sohn Sela erwachsen ist. Juda hatte Angst, dass auch Sela sterben würde. Tamar ging nach Hause. Zwölfter, viel Zeit verging und die Frau von Juda starb. Nach der Trauerzeit ging Juda nach Timna. Sein Freund Hira ging mit ihm. Sie wollten die Schafe scheren. Dreizehnter, jemand sagte zu Tamar, dein Schwiegervater geht nach Timna. Er will dort seine Schafe scheren. Vierzehnter, Tamar zog ihre Witwenkleider aus. Sie nahm einen Schleier und verdeckte ihr Gesicht. Sie setzte sich an den Weg nach Timna. Sie sah, dass Sela erwachsen war. Aber sie durfte ihn nicht heiraten. Fünfzehnter, Juda sah sie am Weg. Er dachte, sie sei eine Prostituierte. Er konnte ihr Gesicht wegen des Schleiers nicht sehen. Sechzehnter, er ging zu ihr und wollte mit ihr schlafen. Er wusste nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie fragte, was gibst du mir dafür? Siebzehnter, er sagte, ich schicke dir eine junge Ziege aus meiner Herde. Sie sagte, gib mir ein Pfand, bis die Ziege hier ist. Achtzehnter, er fragte, welches Pfand soll ich dir geben? Sie antwortete, deinen Ring, deine Schnur und deinen Stock. Er gab ihr die Sachen. Dann schlief er mit ihr und sie wurde schwanger. Neunzehnter, danach ging sie weg. Sie legte den Schleier ab. Sie zog wieder ihre Witwenkleider an. Zwanzigster, Juda schickte seinen Freund mit der Ziege. Er wollte seine Sachen zurückhaben. Aber der Freund fand die Frau nicht. Einundzwanzigster, er fragte die Leute dort, wo ist die Frau, die hier am Weg saß? Sie antworteten, hier war keine solche Frau. 22. Er ging zurück zu Juda und sagte, ich habe sie nicht gefunden. Die Leute sagen, dort war keine solche Frau. 23. Juda sagte, dann soll sie die Sachen behalten. Wir wollen nicht, dass die Leute über uns lachen. Ich habe die Ziege geschickt, aber du hast sie nicht gefunden. 24. Nach 3 Monaten hörte Juda, Tamar ist schwanger. Sie hat mit einem Mann geschlafen. Juda wurde wütend und sagte, bringt sie raus. Sie soll bestraft werden. 25. Mann führte sie hinaus. Da schickte sie eine Nachricht an Juda. Sie sagte, der Mann, dem diese Sachen gehören, ist der Vater. Schau dir den Ring, die Schnur und den Stock genau an. 26. Juda erkannte die Sachen. Er sagte, sie hat recht und ich nicht. Ich habe ihr meinen Sohn Sela nicht gegeben. Danach schlief er nie wieder mit ihr. 27. Als die Zeit der Geburt kam, sah man, sie bekommt Zwillinge. 28. Bei der Geburt streckte ein Baby die Hand raus. Die Hebamme band einen roten Faden um die Hand. Sie sagte, dieser kommt zuerst. 29. Aber das Baby zog die Hand zurück. Dann kam sein Bruder zuerst auf die Welt. Die Hebamme wunderte sich. Sie nannten ihn Peres. 30. Danach kam der Bruder mit dem roten Faden auf die Welt. Sie nannten ihn Serah.